Hallo und herzlich willkommen zum Nerdfon, Ausgabe Nummer 67 am 29. Januar 2014. Ich bin Pascal Koschilkin, heute wieder mit dabei, der... Ich bin der Uwe, hallo. Der Uwe. Und weiter, Schlag auf Schlag und immer weiter. Und wo bist du? Du bist nicht bei mir im Studio, du bist online. Jawohl. Ich sitze hier bei mir auf meinem Sofa. Wir können wieder online Podcasts aufnehmen. Der Nerdfon kann wieder... unter meiner schweren Arbeit, die ich geleistet habe, durch ein Häkchen zu setzen, in deine Option, wieder online aufnehmen. Ja, wir können wieder online aufnehmen. Uwe muss nicht zu mir anreisen. Uwe kann auf dem Sofa sitzen bleiben. Und am geilsten so finde ich, Pascal, dass du irgendwie nachts wach wirst und dir bei einfällt, ey, warte mal, da könnte es dran gelegen haben. Ja, das haben. Ist krass. Du stehst auf und machst Licht an und fährst den Rechner hoch oder schubst den, wächst den auf und machst das und probierst ich das aus. Ich bastel da schon Wochen dran. Hier, ich habe ja die Software, da habe ich ja schon letztes Jahr mit angefangen im Oktober. Die Software habe ich eigentlich für die Audio-Nachbearbeitung genommen, nur damit habe ich nicht live aufgenommen mit der Software. Ich habe ja mit Mumble vorher aufgenommen, das ist ja... Nee, mit Mumble rede ich nicht mehr. Mumble ist gestorben für mich. Ich finde es einfach nur genial, dass mir passiert sowas auch. Ich werde nachts um 2 Uhr wach und muss irgendwie nochmal zur Toilette und sitze dann im Halbschlafen. Dabei fällt mir irgendwie ein, dass... Ja, und vor allem, ich bin ja Wochen am Basteln. Ja, genau. Und dann auf einmal nachts, verdammt, du hast diesen Haken nicht gesetzt. Ich glaube, das dürfen wir normalerweise keinem Menschen, der uns sonst so da draußen begegnet, erzählen. Die sagen, wir sind bescheuert. Ja, das sind wir ja sowieso. Wir sind sowieso bescheuert, weil wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber wir tun ja alles für die Hörer. Das ist alles für die Hörer natürlich. Ne? Ich opfere mich auf, dass alle was zu hören kriegen, auf die Ohren kriegen. Ja? Also, einen Haken gesetzt und frag mich mal, wo der Haken ist. Ich finde den auch nicht mehr, aber es läuft jetzt. Klick, klick, klick, klick, klick. Ich sag dir, das ist so kompliziert, das Programm, aber jetzt läuft das. Ich kann jetzt hier live aufnehmen. Ich kann mehrere Skype-User hier drin haben, die einzeln aufnehmen. Genial, das geht wieder wie Schmitz Katze mit Reaper. Das ist. Und dann natürlich einen besonderen Dank an Ralf Stockmann, der nämlich das Theme für diese Software gebastelt hat, die es uns Podcastern ermöglicht, damit endlich mal einen Podcast aufzunehmen, weil eigentlich ist die Software gar nicht für Podcast gedacht. Das ist eine Musiker-Software für hochkomplizierte Studios, die ja mit 800 Kanälen aufnehmen und mischen und so ein Gedöns alles hier. Und ich mache hier so ein Pille-Palle-Podcast mit 3 Spuren hier. Das Ding ist eigentlich total unterfordert, aber der Ralf Stockmann hat es mit seinem ultraschall.wikigeeks.de Podcast-Seite doch für Podcaster salonfähig gemacht und versucht Tim auch zu überzeugen, dass er das nehmen soll. Reaper, der ist noch nicht, der ziert sich so ein bisschen wie eine Jungfrau gerade, der Tim, der Reaper zu nehmen. Mit der Jungfrau nun mal eben so. Das ist eine Jungfrau nun mal. Beim ersten Mal, da tut es noch weh. Da tut es so ein bisschen weh, aber danach will er davon nicht mehr weg von Reaper. Also ich kann nur sagen, der Tim muss sich Reaper anschaffen. Das ist Ableton-Zeug, kann er in eine Tonne kloppen. Ja, Reaper ist der heiße, geile Scheiß. Weil ihr hört mich ja jetzt, ihr hört Uwe auch. Und was ist das? Das ist geil, das funktioniert. Das ist Reaper. Das ist Reaper. Also, wir sind wieder online und können euch wieder die Ohren blutig quatschen hier. Also, Schlag auf Schlag. Heute habe ich ja veröffentlicht Podcast über verlassene Orte. Das war eine super Aktion. Da habe ich den Nick ja gestern hier gehabt hier im Studio. Ich habe ja mein Nerdfunk-Studio ein bisschen aufgebaut hier, weil ich dachte, ich kann hier nie mehr online aufnehmen. Habe ich jetzt mein Studio hier aufgebaut, wo 3 Leute hier am Tisch sitzen können. Und da habe ich Nick eingeladen von verlassene Orte. Das ist ein spannender Podcast. Den könnt ihr euch mal anhören. Das ist der Nerdfunk 66 Ausgabe. Geht es um verlassene Orte, hört euch einfach selber an, total spannend. Ein super toller Typ, hat Spaß gemacht, mit ihm aufzunehmen. War schon nicht das letzte Mal, die ich dabei hatte. Ein spannendes Hobby, weil der Nerdfunk soll ja noch spannender werden für euch. Das heißt, ich will immer Leute hier haben. Uwe habe ich sowieso immer mit dabei als Inventar hier. Ich will da schon mal, Ist das ein Kompliment oder ist das irgendwie, weil ich das immer da bin? Das lassen wir mal die Hörer entscheiden, ob das ein Kompliment ist. Also von meiner Seite her war es ein Kompliment. Gucken, wie es ankommt. Von dir Dankeschön für die Hörer, wenn die das auch so sehen. Auch Dankeschön. Schauen wir mal. Mal abstimmen. So, wir stimmen ab. Drückt jetzt die 1 für Ja, drückt jetzt die 2 für Nein. Ich werde das mal evaluieren. Genau, und danach sind das ein Signal über die Leitung, dass mir der Trommelfels blutet. Genau. Wenn es die 2 sein wird für Nein. Und wer von euch jetzt die 1 oder 2 gedrückt hat, der schaltet jetzt bitte den Podcast komplett aus, der hat das Internet nicht kapiert. Denn wir sind nicht online. Also, was haben wir heute für Themen? Puh, eigentlich gar nichts, ne? Wir sind wieder weg. Ciao. Wir haben jetzt ganz spontan gemacht irgendwie. Ja, so lass uns mal einschalten, mal gucken, ob das Equipment auch wieder online funktioniert, Podcast aufnehmen. Ich habe es ja getestet. Ich habe ja vorgestern den Freakout hier drin gehabt, bei mir hier, ne, im Kopfhörer. Weil ich habe ja spannenderweise das Ding ins Laufen bekommen, habe direkt einen Tweet abgesetzt bei Twitter. Hey, hallo, wer ist online? Wer kann mich kurz anskypen? Ja, und der Erste, der in 3 Sekunden geantwortet hat, war Freakout. Und ich habe gesagt, komm, ja, Freakout hier, ping mich mal an. Und dann haben wir eine Stunde gequatscht, haben keinen Podcast gemacht, aber haben eine Stunde gequatscht, ohne aufzunehmen. Ich habe aber hier intern mal meine Aufnahme getestet und da habe ich gesehen, es funktioniert. Also danke an Freakout für die Zeit. War ein tolles Gespräch und den Freakout werdet ihr in Zukunft auch mal hören hier. Der hat nämlich auch ein tolles Thema. Den werde ich auch mal verhaften zum Podcast. Der war noch gar nicht hierbei. Ey, cool, da freue ich mich drauf. Sag mal Bescheid, wann er da ist, weil sonst sehe ich den immer nur auf irgendwelchen CCC-Veranstaltungen. Ja, richtig. Den Bärtigen mit dem spitzen Hobby. Ich verrate nicht, was für ein Hobby das ist, weil das soll er selber mal erklären. Das ist, ja, ich weiß, welches Hobby das ist. Nee, das weißt du gar nicht. Das dürfen die wenigsten wissen. Deswegen, ich frage noch nichts, das wird ein spannendes Gespräch. Freakout fühlt dich jetzt schon mal genötigt. Jetzt, also ich, ne, jetzt habe ich dich erwähnt, du musst jetzt mit Postkasten. aber gehen wir mal kurz in unsere Technikwoche hinein. Technikwoche, Technik. Ja, also Google hat ja am Wochenende einen Schluck aufgehabt. Ja, genau. Wir waren da irgendwie 15 Minuten, war Google verschwunden. Die Welt ist ja fast abgestürzt. Das hat doch jemand Internet runtergeladen, also Speichern unter, und jemand hat dann aus Iron Mountain das Backup eingespielt. Ja, genau. Hat bestimmt irgendwo so ein Backup eingespielt. Ich habe da mal gerade eben noch mal kurz nach gegoogelt gehabt. Am Samstag um kurz nach 13:30 mitteleuropäischer Zeit wurde es für die diensthabenden Google Sysadmins ziemlich ungemütlich. Wie auf Google Apps Dashboard unschwer zu erkennen ist, verabschiedeten sich kurzweilig alle Google-Dienste aus dem Netz. Da war es, ich habe es durch Zufall über Twitter mitbekommen, dass ich war weder bei Google angemeldet noch sonst was. Ich kriegte das nur mit, dass plötzlich überall am Rummaulen war, dass ihr G-Plus nicht funktioniert und E-Mails nicht funktionieren und sie nicht suchen konnten, also Google weg war. Also war das schon wirklich irgendwie so eine Panik. Wann war das Attacke, denn? Von Samstag auf Sonntag, die Nacht, glaube ich. Wo war ich denn da? Wieso habe ich das nicht mitbekommen? Seht ihr mal, das war... Mensch, verdammt, wo war ich denn da? Am Samstag, ja genau. Habe ich nicht mitbekommen. Glückwunsch. Ich sage mitteleuropäischer Zeit, Samstagnachmittag war es. Samstagnachmittag sogar? Mhm. Samstagnachmittag. Ja, also kurz nach 13:30, zwischen 13 und 14 Uhr war plötzlich... Google weg und nichts ging mehr. Da habe ich gar nichts mitbekommen. Du hast zum Beispiel, wenn du dich bei G Plus eingeloggt hast, hast du nur irgendwelche Hinweise bekommen, dass halt eben, welche Leute da bei dir du eventuell geaddet. Ach nee, Vorschläge hat man dir vorgezeigt. Also wen du dazu zu deinen Kreisen hinzufügen konntest und wen auch nicht oder wie auch immer, das war es auch. Mehr kam nicht. Gmail funktionierte nicht, die ganzen hier dieses Cloud-Gerät, wo man die Texte mit reinschreiben kann, wie heißt das, den Drive funktioniert, die Kalender funktionierte nicht, Adressen funktionieren. Da kannst du mal sehen, dass ich mich damit gar nicht so abhängig von gemacht habe. Ich habe es mich gar nicht gemerkt. Cool. Und 30 Minuten lang oder so ähnlich waren die weg. Oder das ist, nach 30 Minuten haben sie den Griff gekriegt, dass es halt wieder rudimentär lief. Okay. Und da war schon irgendwie so ziemlich Aufregung, habe ich so das Gefühl gehabt im Netz. Ja, gut, aber es gibt auch Internet viele... Weg. Ja, genau, Internet ist weg. Ne? Das ist ungefähr, als wenn man Facebook abschaltet. Oh, nee, Gottes Willen, da sterben alle kleine Kätzchen. Das ja, ist, genau. Dann ist alles tot. Alle kleinen Kätzchen sind tot. Das geht gar nicht. Ja, genau. Hashtag Filter Katzen-Content. Foodporn, also wenn Facebook, Google und Instagram down sind, ich glaube, dann geht gar nichts mehr. Dann weißt du nicht mehr, was du kochen sollst. Dann weißt du nicht, was die anderen essen, dann weißt du nicht, auf welchem Klo andere gerade sitzen und du kriegst keine Werbung mehr von Google. Ich glaube, dann geht das Internet unter. Ja. Und dann haben wir ja auch natürlich diesen riesen Fallout, den sich halt das öffentlich-rechtliche Fernsehen geleistet hat, finde ich. Es war zwar jetzt nicht so weltbewegend, was dieser Herr Snowden da um 23 Uhr... Ja, das war eine alte Aufnahme, aber, war das ja. Das war, ja, aber dieser riesen Fail ist doch dabei, dass die halt dem Ausland diesen Stream nicht zur Verfügung gestellt haben, weil halt irgendeine Tochter der Tochter von dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk, den wir bezahlen, die Rechte daran hat. Aber ist doch wohl der riesen... Das ist krass. Das ist doch ein Eigentor, eine Armutserklärung für dieses... Für unser deutsches Internetrecht oder wie man das da nennt. Also ich bin ja von meinen amerikanischen, britischen und australischen, also außereuropäischen G-Plus-Leuten angesprochen worden, ob ich irgendwo das runtergeladen hätte. Und ich habe dann irgendwann so einen MP4-Stream gefunden und den direkt via VJet runtergeladen, den die da streamen. Ich denke mir, im Moment, wenn die den streamen, ist vielleicht doch irgendwo so eine IP-Adresse dahinter. Also genau. Habe ich den bei G Plus und haben die sich dafür bedankt. Und die fanden das total krass, dass du in Österreich sitzt und aus Österreich dieses Interview nicht gestreamt wird oder du keine Recht hast, darauf zuzugreifen. Oh, was haben die ein Glück? Was haben die ein Glück? Ich hätte es auch nicht sehen wollen. Ich habe es mir nachher angetan. Ich sagte, das ging ja gar nicht. Also, ich habe es gar nicht gesehen. Ja, sei froh. Also ich habe es mir in größten Teilen angeschaut, nachdem das bei meiner Timeline bei Facebook auch lief und sagte, hey, 23 Uhr, Snowden. Ich so, oh nee, Dschungelcamp 2.0, Snowden-Interview, ne? Das ist ja, wo ich gesagt habe, das kann man sich eigentlich gar nicht antun. Aber naja, man ist halt wie ein Unfall, man muss hingucken. Hab ich Snowden eingeschaltet, hab mir den Blödsinn angehört da und nachher festgestellt, oh, da hat jemand viel geredet, aber nichts gesagt. Also er entwickelt sich zu Julian Assange 2.0 oder so. Ja, so ungefähr. So der kleine hässliche Bruder von Julian Assange, und der ist ja nicht gerade hübsch. Also, aber ernst, also der hat ja, also der könnte Politiker werden. Der ist so gut ausgewichen in Fragen und der hat so umhergeschifft mit den Antworten. So, ja, ich kann das jetzt zwar nicht genau beantworten, aber stellen Sie sich mal vor, also richtig suggestiv auch dann, der hat so selten Ja und Nein gesagt, der hat so richtig drum rumgeschifft. Also das Interview hättest du, das hätte ich auch geben können und da wäre das vielleicht sogar mehr Inhalt rausgekommen. Also, sorry, das war... Ich hab's hier auf dem Rechner, vielleicht schaust mir... Ja, schaust dir an, das war so daneben. Dass da nichts Neues bei rumkommt, ist ja irgendwie klar. Ne? So, dass, ja. Aber du siehst halt, dass halt unsere Medien doch auf jeden Fall die dritten Programme, finde ich, doch sehr darauf bedacht sind, halt dieses Thema Ausspionieren, Datensicherheit irgendwie wieder in den Vordergrund zu bringen. Also die packen ihre alten Reportagen, die schon 6, 7, 8, 9, 10 Monate alt sind und irgendwann mal nachts ausgestrahlt worden sind. Ich kann mich erinnern, auf der OM, da sind zwei Amerikaner gewesen. Ich glaube, da haben wir beide vor dem iMac gesessen und uns angehört. Ja, genau. Der Typ war bei MIT und hat irgendwas für irgendeine Regierungsveranstaltung gemacht. Und während der OM gab es eine Reportage von Arte. Die haben die da interviewt und ich hatte die mit der Kamera da rumlaufen. Ach, ja. Dann habe ich 3 Wochen später, habe ich diese Dokumentation nachts mal irgendwann auf Arte gesehen. Dann habe ich die runtergeladen, bei mir ins Blog gesetzt, damit die auch da zu sehen ist, weil die war nämlich nicht mehr in der Mediathek drin. Und diesen Kram spulen jetzt irgendwelche Versuchsnerds, die halt eben meinen, so, wir machen jetzt auf, wir springen mal auf den Zug auf, ne, und packen die auf die Webseiten. Die haben jetzt zum Beispiel World Wide War, genau. Den habe ich, glaube ich, schon im September letzten Jahres bei mir ins Blog gesetzt gehabt, unter genau dem Titel. Okay. Halt, das halt die dritten Programme, bin ich der Ansicht, die springen da doch schon ganz gut auf und bringen dieses Thema halt eben aber. Ja, ich glaube, die Leute gucken zu viel Dschungelcamp. Ja, leider zu viel Dschungelcamp. Die sollen lieber mal die Reportage von Dennis Horn gucken, wo ich mit dabei war beim WDR. Das sind Reportagen. Der hat das super gemacht. Ja, die sind super gewesen. Die Datensammler. Das ist eine super Reportage. Gut, ich bin nur ein paar Minuten zu sehen, aber darum geht's nicht. Die Reportage an sich, um das Thema, das ist verdammt wichtig. Das hat er super rübergebracht. Also die ist eben in der Mediathek erreichbar und auch bei mir und ich glaube auch beim Pascal auf bei mir auch. Also wenn die bei mir in der Webseite runtergeladen und die liegt bei mir auf dem Server. Wenn die raus ist, habe ich die auch im Blog, ja. Ja, also falls die nicht mehr in der Mediathek ist, die liegt bei mir auf dem Server, könnt ihr euch da auch anschauen. Ist super gut aufgebaut, auch für Leute, die halt eben nicht in dieser Nerd-Welt leben und nur mit Fachausdrücken. Voll massenkompatibel. Ja, wirklich. Kann sich jeder anhören. Wirklich gut gemacht. Und dann habe ich gehört, du warst letzte Woche in Frankfurt. Ja, war auch spannend. Da habe ich mich auf Bildern gesehen und da habe ich schon spannende Gespräche gehabt. Da habe ich jemanden vom Fraunhofer Institut kennengelernt. Da ging es um Sprachforensik. Das ist ein spannendes Thema. Menschen erkennen anhand dessen, was sie schreiben und wie sie es schreiben. Das heißt, um es zu verdeutlichen, der Anwendungsfall ist, man möchte herausfinden, bei Amazon zum Beispiel, wenn man bei Amazon einkauft, kann man kann man den Einkauf bewerten. So nach Motto, das Produkt ist blöd, das Produkt ist scheiße, das kaufe ich nie mehr und einer sagt, das Produkt ist super. So, jetzt soll es da Leute geben, die verkaufen da was und die bezahlen Menschen dafür, da Kommentare abzugeben. Natürlich machen die das nicht immer unter demselben Namen, sondern darf ja nicht auffallen, sowas. Ne? Da schreibt halt Erika Mustermann, schreibt halt in gewissen Text so 12, 13 Absätze, schreib was über die tolle Blumenvase, die sie gekauft ist und wie toll die ist und wie toll die angekommen ist, nicht kaputt und sowas alles. Und auf einmal schreibt bei einem anderen Artikel über einen Herrenrasierer, schreibt eine Person auch ein absolutes Lob über das Ding und 90 Mann schreiben, das Ding ist scheiße, einer schreibt es gut und man kann herausfinden, ob diese beiden Kommentare zum Beispiel von einer derselben Person geschrieben worden sind. Kann ich mir super vorstellen. Das ist halt ist ähnlich wahrscheinlich wie Sprachforensik, bloß halt eben auf die Schrift ausgelegt. Ja, also grundsätzlich, ich habe mich mit ihm ein bisschen länger unterhalten zu dem Thema, sehr lang und intensiv. Er hat mir auch viel erklärt darüber. Ich krieg's nicht in meinen Kopf rein, wie man das genau aufbaut. Also grundsätzlich, man braucht einen gewissen Grundstamm an Informationen von dir, weil man geht noch nicht mal nach dem Aufbau des Satzes, sondern man geht ganz, noch viel kleiner rein, weil es werden die Wörter zerlegt, die Wörter in N-Grammars zerlegt, die Wörter werden zerlegt und dann wird anhand der Wörter und der Wortstämme, wie man die anordnet, wie man die schreibt, unter anderem auch bewertet, um festzustellen, welche Person das ist, weil man kann sogar mittlerweile, ohne zu wissen, wem ein Text gehört, kann man eine Person sogar schon einordnen. Also ich sag mal, den Text, der da geschrieben ist, das muss ein männlicher, 20- bis 25-jähriger europäischer Abstammung sein, mittlerer Bildung, der aus Nordrhein-Westfalen kommt. Zum Beispiel, das kann man feststellen. Und die haben da was geschafft, mein Fraunhofer-Institut, dass man genau das automatisch erkennen kann mithilfe der Computer. Das heißt, einen Text eingeben und sagen so, was für eine Person ist das? Und vielleicht habe ich die in der Datenbank sogar schon drin. Find mal heraus, ob das eine Person ist, die wir schon kennen. Da kann man sogar Personen erkennen. Jetzt wird es tricky. Jetzt wird es gefährlich, ne? Stell dir jetzt mal vor, ich schreibe einen Blog, du schreibst einen Blog. Jemand nimmt meine Beiträge in seine Datenbank auf und schreibt, so, die Beiträge sind alle von Pascal. Ich bin gematcht. Jetzt schreibe ich auf deinem Blog einen anonymen Beitrag und sage, das ist alles scheiße, Uwe, du bist ein Arschloch und das geht ja gar nicht, was du machst. Und du weißt gar nicht, wer das ist. Das System erkennt aber sofort mich. Hm. So viel zum anonymen Posten im Internet. Das Internet ist nicht mehr anonym mit dieser Technologie. Das ist die Schattenseite dieser Technologie natürlich. Ne? Jeder kann durch seinen Text herausgefunden werden. Und es ist so gut wie unmöglich, genau das möchte ich gerne nochmal mit ihm persönlich auch ausprobieren, so gut wie unmöglich, sich zu verstellen. Das ist verdammt schwer, sich so anzupassen in seinem Text, dass man nicht mehr erkannt werden kann. Weil man kann aus seinen Gewohnheiten nicht raus, wie man schreibt, wie man sich artikuliert. Und außerdem, man hat nur einen gewissen Wortstamm. Je nachdem, welche Bildung man hat, hat man einen gewissen Wortstamm, da kommt man nicht mehr raus. Ich habe mich mal mit einem Sprachforensiker darüber unterhalten, über dieses Thema. Und man konnte das ungefähr in die gleiche Schublade packen, wie halt eben hier mit geschriebenen Worten gearbeitet wird, nehmen die Sprache halt auseinander in ihre kleinsten Bestandteile und beginnen halt eben runterzurechnen, ob diese Person jetzt männlich, weiblich, wie alt ungefähr, welchen Bildungsstand, welche Region, von wo die kommt. Und aus diesen kleinen Bausteinen bauen die dann wieder das große Bild zusammen. Ja, das ist Wahnsinn. Im Grunde, wenn man das so auf die Physik überträgt, aus dem kleinsten Baustein, dem einzelnen Atomkern, um den die Neutronen schwirren, setzt sich unser wassergefüllter Beutel zusammen, um den die Neutronen drumherum alle schwirren und wir kommen dabei raus oder ein Stern oder ein Planet oder irgendwie sowas. Also aus dem Kleinen, also es wird erst runtergerechnet auf das Kleine und dann das Kleine wieder hochgerechnet auf das Große. Und die Trefferwahrscheinlichkeit ist phänomenal hoch. Ja. Also es gibt da ja diese wie heißt der Typ, glaube ich, Jörg Knörr. Der kann genial Stimmen nachmachen. Der Sprachimitator, genau. Und den haben die mal so einem Sprachforensiker versucht. Ja, den habe ich gesehen im Bericht. Den habe ich gesehen. Das Licht so, und der hat es nicht geschafft und der ist wirklich gut. Also wir würden nicht erkennen, ob das jetzt Helmut Kohl ist oder nicht. Und dieser Sprachforensiker hat innerhalb von 40 Sekunden rausgehabt, dass halt da irgendwelche Nuancen in der Aussprache ja. des einen Wortes halt eben anders sind oder genau. die Stimmlage umkippt. Ich geht um die Frequenzen dabei. Genau, wenn du den Hals lang machst, wenn du den Luft einziehst und wenn du so einen dicken Hals machst, Kopf zurücknimmst zum Beispiel, hast du eine ganz andere Resonanz in der Sprache. Ja, genau. Und anhand dieser Frequenzen, die halt eben dabei rübergesendet werden, konnten die dann eben erkennen, dass das nicht die Originalstimme ist. Genau. Und ich vermute mal, so ähnlich funktioniert das halt eben nicht halt über eine Frequenz halt eben bei dieser Triggering-Sphäre, die halt eben so einen Satz auseinander nimmt und dich zuordnet, sagt so, der Typ ist irgendwo zwischen 35 und 50 Jahre alt, ist männlich, hat den und den und den Bildungsstand, sowieso und sowieso. Und ich denke mir, damit hat das viel zu tun. Ne? Also könnte ich mir gut vorstellen. Ist ein spannendes Forschungsfeld. Das schaut mir auf jeden Fall nochmal an, weil ich werde ihn wohl nochmal treffen in den nächsten Monaten und dann will ich unbedingt mich nochmal bei ihm einladen lassen und mir das mal vor Ort anschauen. Das ist verdammt spannend. Also, das würde mich auch sehr interessieren. Ja, ich schaue mal, was sich da machen lässt. Wenn das passiert und die einzelnen Behörden sich mal einig werden, ihre Daten miteinander zu korrelieren, dann können wir sowieso. Ja, jetzt sprichst du ein schwieriges Feld natürlich an, ne? Ich habe es ja gerade schon mal kurz einleitend gesagt, so wenn jetzt hier irgendjemand auf die Idee kommt, meinen Blog, der ja mir zugeordnet ist, jetzt in eine die Datenbank einzukippen, um jedes erdenkliche Dokument dagegen zu halten, um herauszufinden, ob das von mir kommt. Das fängt ja schon an bei dem, ich sag mal, bei der Schadensmeldung der Hausratversicherung meiner Frau, wo die Schadensmeldung ich zum Beispiel geschrieben haben könnte. Das finden die dann in Zukunft heraus, wenn wir die Datenbank haben. Dann wird's natürlich gefährlich für den einzelnen Benutzer, um herauszufinden, wie kann ich jetzt überhaupt noch, nicht mehr gefunden werden, ist doof, aber es ist schwierig. Das ist halt die Kehrseite des ganzen Dings. Also Leute, hört auf zu bloggen und verschlüsselt all eure Kommunikation. Genau, schreibt nichts mehr, verschlüsselt eure E-Mails, dass die NSA die länger braucht, um die zu lesen. Aber merkt euch, ein anonymes Kommentar in irgendeinem Blog ist bäh. Anonym gibt es nicht, Klum der IP-Adressen sowieso nicht, aber alleine schon an eurer Formulierung kriegen wir euch. Deshalb werde ich mitkommen zu diesem Treffen, zu diesem Wir kriegen sie alle. Will diese Software haben für irgendwelche Trolle, Uwe, die auf meinem Blog blocken. Du kannst dich einschreiben an der Uni, da kannst du bei ihm noch was lernen. Ja, genau. Gut, dass ich Abitur habe. Ja, schreib dich da ein, dann kannst du noch was lernen bei ihm. Der macht das da, der hat seine Studenten, die für ihn arbeiten. Also nur als Hinweis. Das wäre was. Ja, also das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ne? Das also ist verdammt spannend. Wenn man so davon ausgeht. Ja, und ansonsten kann ich euch immer nur sagen, haltet eure Computer sauber, haltet eure Software auf dem aktuellen Stand. Es läuft im Moment ein Java-Exploit durchs Internet, das alte Java-Version infiziert und sich in die Windows-Registries Mac angreift und in die etc/init von Linux schreibt und Kontakt zu einem Internet-Relay-Chat aufnimmt und von da aus wird der Rechner ferngesteuert und als DDoS-Maschine missbraucht. Betroffen Version 5 und 6 sowie 7 bis Release 21. Genau. So, und einige Computer werden in der Ladenversion halt eben mit diesen Java-Versionen ausgeliefert. Wenn ihr wisst, wie es geht, deinstalliert Java. Oder mindestens Update, wenn es unbedingt braucht. Ja, genau. Und wenn, benutzt es nur in den in Sandbox-Umgebungen oder offline. Genau, ansonsten seid ihr Teil eines DDoS-Angriffes. Ist es machbar halt eben, dass über so ein Java, das habe ich gestern Nacht irgendwo, ich glaube, Brian Krebs hat es gestern Nacht irgendwann mal über Twitter bekannt gegeben. Und das halt nur mal so zur Information für diejenigen, die halt eben Java ist wie Schwimmen im Haifischbecken, hat mal jemand gesagt. Ja, mit Haifischen im Haifischbecken oder so ähnlich. Ist nicht ohne, das und, Thema. Also ja, da gibt es wieder einiges. Also immer sicher unterwegs sein. Java updaten, ganz wichtig. Und auch wenn es geschlossen ist, die Lücke, die ist noch nicht geschlossen. Genau, und immer schön Ubuntu benutzen. Die britische Regierung hat gesagt, das wäre das sicherste System. Wahrscheinlich haben die da einen Vektor eingebaut. Nein, die machen das extra, die wollen die Leute von Ubuntu ablenken, die wollen nämlich so klammheimlich sagen, nutzt doch lieber Windows XP, so wie die Berliner Verwaltung, die immer noch mit Windows XP arbeitet. Ja, oder die ganzen Bankautomaten, ja, in Deutschland. Genau. Ja, weil das ist ja kein Problem, weil. Ja, die sind ja alle nicht am Internet. Das ist es, genau das ist der. Genau das ist doch. Ja, ist doch eine super Erklärung, oder? Ist ja, doch alles klar. Sicher. Ja, genauso ist doch wie ich gestern alles sicher. Gelesen hatte, der Bundesverband der deutschen Polizei in Berlin. Die können alle total genial mit dem Internet umgehen. Die Tatortkommissare würden das nicht, ich habe es, glaube ich, im Spiegel gelesen. Die Tatortkommissare im Fernsehen kriegen das nicht hin, so mit Twitter und Facebook und Co. damit so umzugehen. Aber die echten Kommissare hier in Deutschland, die haben das total voll drauf. Und das Argument kam dann, ja, man müsste auch die Vorratsdatenspeicherung deshalb noch weiter ausweiten. Genau. Ich glaube, Pfeffer hat da gestern irgendwie den Hammer. Ah, den nein, jetzt hat der Udo das böse Wort mit F gesagt. Ja, manchmal jetzt schreibt der Typ geniale Sachen. Jetzt muss ich es wieder explizit markieren hier. Manchmal schreibt er wirklich spitze, böse Kommentare zu solchen Sachen. Blindes Huhn findet mal ein Korn, ja. Ja, ich lese den auch nicht so regelmäßig, sondern ja, wenn's halt nee, mal, brauchst du nicht manchmal rechtfertigen. Ist, ja, manchmal ist der halt nee. Sehr lustig. Es liest so, auch keiner die Bild-Zeitung, ne? Komischerweise. Nee, sowieso nicht, sowieso ja. nicht. Ne? So Fefe, nee, genau. Sorry, nee. Und daher... Du, wir haben jetzt, glaube ich, schon wieder eine halbe Stunde hingekriegt. Ja, und zum Abschluss können wir sagen, eine traurige Nachricht, keine SIGINT mehr. Das finde ich irgendwie super mies. Krass. Ich war da wirklich gerne, ich war da wirklich gerne. Ja, ich auch, das ist richtig. Das war scheiße. Eine nette, kleine, schnuckelige Veranstaltung ja. mit nicht ganz so viel, ja... Ja, ich kann es verstehen, weil im Grunde, es ist ja gedacht war das ja, ich habe es ja nachgelesen auch nochmal, danke auch für den Link von dir, ich habe noch andere Links bekommen, nachgelesen, es war ja eigentlich als Veranstaltung neben dem Kongress gedacht, weil nicht alle auf den Kongress konnten, weil der halt wirklich zu klein war. Ja. Da wollten mehr hin, aber die konnten nicht so viele hin, deswegen haben wir als Ausweich diese SIGINT genommen und thematisch ein bisschen anders einsortiert und das war ja ein CCC-Event, hat sich aber so entwickelt, dass eigentlich nur... Der die CCC Kölner aus da. Köln das komplett geschmissen hat und irgendwie ist das natürlich auch verdammt viel geworden in Arbeit und nicht mehr so viele Leute gefunden, die da mitgeholfen haben, leider. Und es ist immer denselben Leuten hängen geblieben, die haben auch keinen Bock mehr gehabt, sich immer hier 100%, 1000% zu opfern dafür. Und im Grunde, Ausweich brauchen wir nicht. Auf dem Kongress passen 8.500 Hacker drauf, brauchen kein SIGINT mehr dafür. Schön gewesen, es wäre bei mir um die Ecke, aber ich habe Verständnis, wenn die Kölner sagen, nee, sorry, wir können es nicht mehr stemmen alleine, weil die Unterstützung vom allgemeinen CCC war, ich will nicht sagen, gar nicht da, aber die war ein bisschen Mauer natürlich, weil, ja, schade. Ich fand die immer toll. Ja, ich habe da Verständnis für, bin nur allgemein traurig. Ja. Weil das war noch eine Veranstaltung so zwischendurch, so zwischen Camp und Kongress, wo ich ja, wie du weißt, nicht mehr hinfahre, trotzdem schönes Ding ist, aber schade, weil es war um die Ecke bei mir. Ich konnte mit Uwe mit dem Zug mal kurz eine halbe Stunde rüberfahren und wieder zurück. Ja, dann nicht mehr. Also, wir ziehen unser Hut vor SIGINT. Eine Schweigesekunde. Rest in peace. Danke, das war's. Danke, Schweigesekunde für SIGINT. Ja, Schweigesekunde für den Nerdphone Ausgabe 67. Danke, dass du mit dabei warst, Uwe, für einen kurzen Opener, um zu sagen, jawohl, wir leben noch, wir sind wieder online. We are alive. I'll be back. Yes, I'll be back. Also können wir sagen, wir sind da. Und weißt du, worüber wir nicht reden? Nee. Das Wetter. Genau, darüber reden wir nicht. Also, über das dann Wetter können wir über das Dschungelcamp reden. Ich habe gerade eine kleine Tonstörung gerade. Wie war das gerade? Moment, ich kann den Uwe hier muten. Moment, ich kann den Uwe muten hier. So, jetzt hört man dich nicht mehr. Ah, nicht Dschungelcamp, nein. Nee, das ist mindestens so böse wie Fefe oder wie noch böser. Oder Snowden. Autsch. Eine kleine Tonschwurbel. Jetzt war ich gemutet. Nee, ich habe ein Kabel gezogen ohne Feuer. Ja, ich bin da doof manchmal. Ich bin blond. Muss ich mitleben. Ich sag nochmal tschö. Halbe Stunde gleich erreicht. Danke, Uwe, für die Zeit. Nichts zu danken, gern geschehen. Bis zum nächsten Podcast, liebe Zuhörer. Das war Ausgabe Nummer 67 am 29. Januar 2014. Uwe dreht sich jetzt eine. Er muss. Nee, sag ich nicht so. Aufhören ist ganz einfach, habe ich schon 10-mal gemacht. Ne? Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.